Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Das ist schon ein starkes Stück Album. 3 LPs, 19 Lieder, an die 2 Stunden lang. Exoterik heißt das Kompendium guter Musik und kommt von der Berliner Band Die Türen. Und um so richtig exoterisch zu werden, hat die der Hauptstadt den Rücken gekehrt, ist in den Regionalexpress gestiegen und nach Ringenwalde gefahren, hat sich da eingemietet und einfach mal drauf losgespielt. Ist ziemlich groß, was dabei rausgekommen ist, und deshalb freue ich mich sehr, dass wir vor der Sendung mit Die Türen-Sänger Maurice Summen sprechen konnten und haben ihn als erstes gefragt, wie solche Titel wie Exoterik eigentlich entstehen, wo solche extravaganten Wörter für Albumtitel herkommen und ob sie auf sowas sehr, sehr lange rumdenken. Nee, die kommen halt so angeflogen und dann nimmt man die, also wenn die bleiben, zum Beispiel Exoterik jetzt im aktuellen Fall, ist glaube ich wirklich schon 5 Jahre alt oder so, dann geht man da halt so mit schwanger, und wenn sich das dann sozusagen über die Zeit weiterhin für einen als gutes Thema oder Titel oder ja, Themenklammer anfühlt, dann genau, da muss ich halt noch meine Mitstreiter, Streiterinnen davon überzeugen. Und wenn das dann so weit ist, dann haben wir den Titel am Ende. 5 Jahre alt, das heißt, Sie sammeln so Titel, haben ein kleines Notizbuch oder ein Smartphone mit Notizfunktion dabei. Und wenn Wort. So einen Titel kann ich mir gerade noch, merken. Aber klar, ich habe ansonsten für Texte natürlich, also entweder hat man halt da seine Funktionen im Telefon, was man mit sich rumschleppt, oder halt ein kleines Notizbuch dabei, je nach Situation. Aber auf dem Album, was da jetzt so passiert, ist das meiste tatsächlich in Ringenwalde, also am Ort des Geschehens, mir so eingefallen, und dann hat man das eigentlich relativ ad hoc zu einem Songtext gemacht. Meistens sogar in der Performance wurde das dann schlussendlich irgendwie in Stein gemeißelt, dadurch, dass es aufgenommen wurde. Jetzt mit Exoterik sind Sie bei Aristoteles gelandet. Wie sind Sie denn auf den gekommen? Naja, wir haben ja einen staatlich ausgebildeten Philosophen in unserer Band, Gunther Osburg, der tatsächlich seinen Magister seinerzeit noch gemacht hat. Nee, und ansonsten sind wir natürlich immer an gesellschaftspolitischen Diskursen und natürlich auch an der Philosophie sowieso an der Schärfung von Begriffen interessiert und haben festgestellt, dass der Begriff der Exoterik so ein bisschen außer Mode geraten ist. Esoterik hingegen überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich das Internet anschaut und dort lustigen Inhalten von Chemtrails bis über Flat Earth Theory und so weiter. Ja, und dann ist halt dieser Begriff der Exoterik wieder aufgeploppt, und dann kann man da natürlich schön mit rumspielen. Also immer wieder dieses hin und her geswitcht zwischen dem geschlossenen Zirkel, was man ja als Band auch ist, aber dann ist man eben schnell auch im Pop, und da wird es dann auch exoterisch automatisch, mehr oder weniger. Aber ist das denn aristotelisch gesprochen eher eine oberflächliche Form des Diskurses, die Sie auf Exoterik führen? Pop ist ja immer eine oberflächliche, aber schlussendlich hat es trotzdem durch die Musik, die ja nun mal die Eigenschaft hat, direkt emotional den Menschen anzusprechen, dann aber irgendwie natürlich auch immer etwas, was über die Oberfläche hinausgeht. Das ist ja das Tolle am Pop. Ein Popsong kann einem ja wahnsinnig viel bedeuten, und gleichzeitig kann er beim Supermarkt einfach so im Hintergrund, ne, als Hintergrundmusik laufen, ohne dass er einen weiter stört. Ich habe vor ein paar Jahren, fällt mir jetzt gerade einmal, mit Jochen Distelmeier gesprochen, damals noch Sänger von Blumfeld, und er meinte, dass es ja auch mal irgendwie dieses Versprechen gab, dass in Musik eben mehr verhandelt wird als ja nur so eine gute Zeit am Samstagabend haben oder irgendwelche Liebessehnsüchte. Sehen Sie das noch irgendwo, dieses Diskursive in der Popmusik, oder ist das so ein bisschen altmodisch geworden? Nö, das sehe ich schon. Also ich sehe schon klare Haltungsfragen. Also im Hip-Hop zum Beispiel, würde ich sagen, gibt es natürlich immer noch starke Fragen der Haltung und auch der erweiterten Diskursivität, also die jetzt über eine Schnulz hinausgehen. Im Jazz nach wie vor auch, also ich sag mal, das Instrument, das Expressive daran, das Kommunikative, Kollektive, was da sozusagen entsteht, da ist ja dann doch ein bisschen mehr zu sagen als einfach nur, hallo, wie geht's? Also ich finde schon, also schlussendlich muss man natürlich auch immer schauen, wie viel erträgt man auch. Also Popmusik ist ja nun mal auch ein Unterhaltungsmedium, und da geht es ja schlussendlich auch darum, den Alltag hinter sich zu lassen und vielleicht eher wieder ins Private zu flüchten oder vertrauten privaten Raum sich zu begeben. Und da möchte man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer die anstrengendsten Themen verhandeln müssen, aber ich finde, man kann sich durchaus auch zur Aufgabe machen, kompliziertere gesellschaftliche Zusammenhänge irgendwie zu versuchen zu verhandeln, ohne dabei gleich hier zu verkrampfen. Also das kann man schon machen. Ich finde ja, das Album klingt so irgendwie wie aus einem Guss, irgendwie so organisch, als wenn sie das so am Stück im Studio eingespielt hätten, wie so eine Art geplante Jam-Session. Täuscht das oder ging das schon so ein bisschen geplante in die Richtung? Geplante Jam-Session trifft es eigentlich ganz gut, genau. Also als wir beim letzten Mal unterwegs waren zusammen, das war irgendwie zu dieser Platte Wir sind der Mann, die wir damals unter dem Namen Der Mann gemacht haben. Und da haben wir uns damals geschworen, das nächste Mal, wenn wir zusammen Musik machen, also in der Konstellation mit den Musikern, dann müssen wir unbedingt raus aus Berlin und müssen unbedingt irgendwie so als Gruppe zusammenwachsen, denn in Berlin verbringt man doch sehr viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter, bis man halt mal zusammenkommt, also bis eine Band in einem Studio oder in einem irgendwie Raum zusammenkommt, vergehen oft 2 Stunden oder 3 Stunden. Da muss man sich ja erstmal immer auch wieder auf so einen Nenner bringen, so die Fragen, wie geht's, was hast du gestern gemacht und so weiter, damit man irgendwie dann so frei aufspielen kann. Und wenn man zusammen an einem Ort ist, dann, ja, dann geht man abends mit dem letzten Ton ins Bett und kann direkt am Frühstück wieder zusammen loslegen und verbringt halt Zeit und wächst halt relativ schnell zusammen und muss sich nicht ständig updaten. Und wir sind aber ohne Komposition nach Ringwalde gefahren, sondern haben gesagt, okay, alles, was auf dieser Platte passiert, soll auch da entstehen. Und so war im Grunde genommen teilweise Komposition und Spiel, das war quasi ein Prozess. Und teilweise sind dann eben Stücke in 1 Stunde oder 2 Stunden entstanden. Wir haben dann immer wieder neue Anläufe gemacht und so ein bisschen verfeinert im Arrangement. Und schlussendlich dann aber durch das Editieren am Ende die konkrete Form dann gefunden, die auf der Platte jetzt sich findet oder auf den 3 Platten ja im Grunde. Klingt alles so ein bisschen nach der Krautrock-Band Faust, die in den 70ern ja auch so ein Studio irgendwo auf dem Land, ich glaube in Wümme oder sowas hatte. Und das Album, Also ihr Album hat auch so, das atmet so ein bisschen Krautrock, kann das sein? Definitiv, ja. Aber das ist ja auch das Tolle an der Form der Krautrock-Musik, dass man dann eine Form hat, die sozusagen sich, ja, die quasi das Improvisieren zulässt, aber eben jetzt nicht wie im Jazz oder so. Es geht nicht darum, dass die einzelnen Musiker ihre Skalen abfeuern und da eine gewisse Virtuosität zum Ausdruck bringen, sondern es geht eher darum, als Kollektiv zu etwas zu verschmilzen, was dann natürlich größer ist als jeder Einzelne und dass man im Prinzip gesehen halt so einen hypnotischen Sound entwickelt zusammen. Und man muss dabei aber sehr wach sein, sehr konzentriert auf eine Art auch und trotzdem muss man sich so gehen lassen gemeinschaftlich. Und ich finde, das ist eine tolle Form, die da in den 70er Jahren entstanden ist, die ich teilweise auch der komponierten Musik überlegen empfinde, weil ich finde, das, was da entsteht, eben, das würde man sich alleine als Komponist oder auch als Duo, wenn man schreibt zusammen, würde man nicht darauf kommen, weil das, was dann entsteht, vorausgesetzt, die Musiker bringen ein gewisses Können, Talent und so weiter natürlich mit, aber trotzdem ist es toll, weil das, was dann entsteht im Raum, kann man im Grunde genommen, das kann man nicht komponieren oder das kann man sehr schlecht komponieren oder sehr schwer. Und deswegen ist es im Prinzip gesehen eine kollektive Komposition, wenn man so möchte. Und in welcher Kunstform hat man schon die Möglichkeiten, gemeinschaftlich etwas entstehen zu lassen? Ne? Im Gespräch müssen wir uns jetzt immer abwechseln. Frage, Antwort, Antwort, Frage, Gegenfrage. In der Musik kann das alles gleichzeitig passieren. Man kann ja im Prinzip gesehen auch versuchen, dem anderen sozusagen zuzuarbeiten durch das, was man dem Sound gibt mit seinem Instrument. Man kann aber auch versuchen, ihn davon wegzubringen, von dem, was er gerade spielt. Und das sind so tolle Prozesse, genau. Und wenn man sich das dann später, also wenn man das alles natürlich aufnimmt und dann später drauf guckt, sagen wir mal 4, 6 Wochen später, dann ist das teilweise sehr, sehr erstaunlich, was da für eine musikalische Qualität auch drin liegt in dieser Form. Es ist eine ganz tolle, ein ganz tolles Genre, was ganz viel zulässt, was jetzt im Prinzip das normale Rock-Pop-Besteck halt einfach nicht so zulassen. Und es passiert im Kollektiv und zwar halt einfach klar, dass wir Lust hatten genau auf so eine Form, dass wir uns genau in so ein Experiment bewegen wollten, reinbewegen wollten. Und war es natürlich vollkommen offen, was da am Ende entstehen würde. Aber das, was wir jetzt haben, damit sind wir sehr glücklich. Den Krautrock nochmal so ein bisschen im Hinterkopf. Regionalexpress heißt ein Lied auf Ihrem Album. Ist das dann die an jedem Bahnhof haltende Variante vom Trans-Europa-Express? Naja, der Regionalexpress ist interessanterweise so, dass der Ort, in dem wir waren, aufgenommen haben, Ringwalde heißt der, da gibt es halt direkt eine Haltestelle. Und die sind jetzt ab dem, ich glaube, ab diesem Jahr im Mai auch wieder angeschlossen an so einem Regionalverkehrsnetz. Und natürlich denkt man natürlich schnell an den Trans-Europa-Express. Und natürlich denkt man aber dann auch gerade an so Right-Wing-Bewegungen, die Leute sozusagen, wie sie sich dann wieder auf das Lokale beziehen und im Prinzip gesehen natürlich auch vielleicht ein Problem mit Europa haben oder insgesamt mit Öffnungen, mit Grenzen und so. Und dann ist man halt ganz schnell in einem Ultraprovinziellen. Und genau, und dann ist man eben nicht beim Trans-Europa-Express, bei so einer großen 70er-Jahre-Utopie, sondern dann ist man ganz schnell fühlt man den Jägerzaun um sich herum, also die Eingrenzung. Und Regionalexpress, eben ist natürlich toll, dass man das jetzt gerade 2019, dass man da eine Bezugnahme auf Kraftwerk nehmen kann und damit auch gleich ein politisches Statement setzt, obwohl man eigentlich gar nicht so viel gesagt hat. Sowas mag ich eigentlich mal ganz gerne. Also wenn man so eine Referenz man sich in so einen Referenzrahmen bewegt und dann einfach sagt, okay, das heißt jetzt Regionalexpress. Und natürlich ist jedem Musikkenner klar, dass es ein Stück gibt, das Trans-Europa-Express und ein ganzes Album gibt. Und ja, und wenn man sich das anschaut, was gerade um uns herum passiert, dann bezieht man automatisch Stellung oder man weist auf etwas hin, ohne dass man jetzt den Leuten damit auf den Nerv gehen muss. Das mag ich gerne. Heißt irgendwie auch, dass es so ein bisschen provinzieller und vielleicht auch ein bisschen enger zu werden scheint in den Köpfen von diversen Leuten? Definitiv, ja, auf jeden Fall. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen hatten wir auch Lust auf diese Öffnung und deswegen hatten wir auch Lust auf dieses Experiment und deswegen hatten wir auch Lust auch ein bisschen auf diese losen Enden. Für mich ist dieses Album so Wurmloch. Artig kann man eigentlich an jeder Stelle in dem Album einsteigen und wieder auch aussteigen. Es gibt jetzt nicht die konkreten Single-Hits und wir haben jetzt nicht auf das klassische Format geachtet. Am Ende hatten wir auch eben zu viel Material. Wir hatten über 6 Stunden, dann haben wir das reingekocht auf 2 Stunden und dann war es einfach nicht mehr kleiner zu machen und dann war klar, okay, das sind jetzt 3 Alben. Dieses hitformatige Denken, was heutzutage überall vorherrscht, auch aufgrund der Playlistenkultur und so, man muss halt in kurzer Zeit muss man auffallen und das geht halt einfach am besten natürlich über Single-Kandidaten. Aber ich finde, dass ein bestimmtes Lebensgefühl sich erst über eine gewisse Zeit entwickelt. Da muss man ja auch nur an die Symphonien denken oder so. Also man braucht einfach einen gewissen Drift, eine gewisse Zeit in der Musik, um überhaupt ein gewisses Gefühl, damit das sich sozusagen bei einem irgendwie setzt und damit man sich auch darin zu Hause fühlt. Und das funktioniert halt in 3,5 Minuten nicht so leicht. Wir müssen uns diese Zeit hier einfach nehmen. Und ich finde, auch in der Gesellschaft sollte man sich gerade auch für viele wichtige Fragen, die sich gerade stellen, auch Zeit nehmen. Aber es scheint so zu sein, durch diese Kultur, in der wir uns gerade bewegen, Clickbait und so weiter, jeden Tag im Aufmerksamkeitszirkus unterwegs, dass man immer nur das Moment will. Aber wir können die Fragen, die da draußen auf uns warten, leider nicht in einem Affekt lösen, sondern wir müssen, da muss man ein bisschen besonderer rangehen. Und insofern ist das für mich auch eine besondere Platte. Zuhören ist ja sowieso auch eine große Qualität, an der wir uns alle jeden Tag irgendwie, das sollten uns immer wieder versuchen, uns darin auch zu verbessern vielleicht. Mehr Epos braucht die Welt. Maurice Sohn. Vielleicht. Es ist ein Angebot. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke auch.